Gespräch 2. Herr Brandl? Ja? Mein Name ist Küppers. Ich bin der diensthabende Arzt der inneren Abteilung. Tut mir leid, dass ich es nicht früher geschafft habe. Ich war beruflich unterwegs, in Mailand. Und wie geht es meiner Frau? Ich kann Sie beruhigen. Ihrer Frau geht es wieder gut. Gott sei Dank. Da war ja wohl sogar der Notarzt da. Ja, sie hatte heftige Schmerzen in der Brust. Hatte sie schon öfter, diese Brustbeschwerden, vor allem wenn sie sich aufregt. Sie regt sich so oft über alles Mögliche auf. Ja, das könnte es gewesen sein. Aber normalerweise nimmt sie doch ihr Spray und dann geht es wieder. Hat sie nicht gesprayt? Doch, aber darauf ist es diesmal nicht besser geworden. Und hat sie denn einen Herzinfarkt? Nein. Alle Untersuchungen, angefangen vom EKG bis zu den Laborwerten, sind in Ordnung.